Hallo und herzlich willkommen zum Monero Mumble Podcast im März 2022. Mit von der Partie natürlich Till und Grischa. Hallo. Hallo Alex. Und wir haben heute eine kurze, knappe und knackige Sendung rund um Monero, was sich getan hat im letzten Monat. Da werden wir wie gewohnt einsteigen mit den Zahlen, Daten, Fakten, dann Updates, was sich so getan hat. Da hat sich eben nicht so viel getan, deswegen gibt es da auch jetzt nicht so viel zu besprechen. Und dann kommen wir zu aktuellen Themen. Der DAO-Hacker wurde vermeintlich identifiziert. Darüber wollen wir sprechen. Dann über verschiedene Vorgängnisse in der EU zum Thema Kryptoverbot. Und final haben wir noch eine Hackergeschichte, wo 65.000 Bitcoin auf dem Spiel stehen. Damit steigen wir aber erstmal ein mit den Zahlen, Daten, Fakten. Till, take it away. So machen wir es. Also Stand 13.03.2022 haben wir 18.092.025 XMR emittiert. Der Countdown bis zur Tail Emission dauert aktuell noch 87 Tage. Also das heißt, am 8.06. ist es soweit. Es dürften noch zwei Sendungen vorher sein. Ein Monero kostet aktuell 171,19 €, beziehungsweise 0,00478857 Bitcoin. Die Blockchain-Größe habe ich gerade gesehen, habe ich gar nicht aktualisiert. Ich schätze mal, dass sie aktuell so bei 128 Gigabyte liegen wird. Die Monero-Transaktionen liegen im Moment so ziemlich bei der Hälfte von den vom letzten Höchstwert. Und zwar sind es aktuell 20.207 Transaktionen und in der Spitze waren es 40.786 Transaktionen pro Tag. Die Hashrate liegt aktuell bei 2,9 Gigahashes pro Sekunde und der größte Mining Pool ist aktuell MineXMR mit einem Anteil von knapp über einem Drittel, nämlich 34%. So, dann zu den Updates der Wallets und des Ökosystems. Nach unserer letzten Sendung vom 20.02. gab es ein Update. Also bei den Standard-Wallets gab es kein Update, wohl aber bei diesem Mining-Pool, also P2-Pool, das Update auf Version 1.8. Die Release-Notes werde ich verlinken, aber da war jetzt auch nichts Spannendes bei, also nichts Erwähnenswertes. Bei Biskin geben gab es auch ein Update, da sind allerdings interessante Neuigkeiten bei, und zwar, das war eine Sache, die mich schon immer gestört hat, aus manchen Pop-Up-Fenstern im Bisk, konnte man Texte nicht rauskopieren, also keine Wallet-Adressen oder Bankverbindung oder sonst wie. Das ist jetzt in der aktuellen Version 1.8.4 möglich. Und sie haben auch den Support-Chat geändert. Also vorher war das ja Keybase und ehrlich gesagt war Bisk auch das einzige Projekt, weswegen ich überhaupt den Messenger Keybase benutzt habe. Und die sind jetzt komplett zu Matrix gewechselt und ich schätze mal, Matrix kennen auch mehr Hörende und nutzen auch mehr Hörende. Also da ist die Einstiegshürde zur Kommunikation mit den Projektbeteiligten jetzt deutlich gesenkt worden. Bei Haveno ist noch nichts Neues passiert, aber es wird weiter aktiv entwickelt. Das Gleiche gilt für das Commit Network und bei Farcaster gab es zwar ein Update, und zwar der Farcaster Core wurde auf 0.4.4 aktualisiert, aber da ging es auch nur um die Dependencies, die da aktualisiert wurden. Also beim Projekt selber hat sich da nicht allzu viel getan. Das war die Software. Ja. Vielleicht sollten wir noch kurz über die Hardfork sprechen, weil in der letzten Sendung hatten wir das erwähnt, dass die eigentlich geplant wäre für den 15. März. Das ist übermorgen. Ja. Aber da glaube ich nicht, dass sich bis übermorgen noch was tut. Also ich denke, die Hardfork ist erstmal für unbestimmte Zeit in die Zukunft verschoben. Ja, nur mal zur Einordnung. Vor 60 Tagen hätten die Tags erstellt werden sollen, also auf dem Repo. Das ist nicht passiert. Vor 30 Tagen hätten die Binaries erscheinen müssen, ist nicht passiert. Und eben übermorgen wäre der Hardfork geplant gewesen. Und ich habe mal geguckt, die ganzen Merge-Requests, die für den Hardfork eingeplant sind, stehen noch auf Open. Das heißt, wir sind massiv hinten dran, was den Zeitplan angeht. Das ist eigentlich super schade. Ja, da hatten wir in der Vorsendung schon drüber gesprochen, Grischa, dass irgendwie die Entwicklung so auf dem Monero-Projekt so ein bisschen eingeschlafen scheint. Die letzte Hardfork war Ende 2020 und eigentlich, Ja, sagt das Monero-Projekt ja, wir hardforken zweimal im Jahr. Und dann ist es jetzt nicht passiert und man sollte denken, okay, einmal im Jahr, aber auch das ist nicht passiert. Ja, also wir haben ja keine Hardfork in 2021 gesehen. Deswegen kann man sich echt fragen. Und ich meine, wir sind schon biased. Ja, klar, wir heißen Monero Mumble Podcast, aber wir wollen auch kritisch bleiben und unser kritisches Denken bewahren. Und da muss man schon irgendwie fragen oder kann man sich schon fragen, was los ist? Warum kommt da keine Hardfork? Vor allem, wenn man sich dann anschaut, da habe ich vorhin noch drüber geschmunzelt, dass der Samsung Galaxy Player, also Justin Ehrenhofer, in Git kommentiert hat, so, ja, was da angedacht ist für die Hardfork, da ist März ja schon relativ spät, um das zu implementieren. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da noch was Neues dazugekommen ist, aber eigentlich so, was angedacht war für die Hardfork, schien allen so, kommt mir vor, dass das jetzt nicht so die Riesenänderungen waren. Ich habe auch mal in die Meeting-Logs geschaut, die ja wöchentlich stattfinden. Da muss man auch sagen, die sind echt dünn. Ja, ich erinnere mich früher vor 2-3 Jahren, da wurde richtig viel geschrieben. Diese Meetings gingen über eine Stunde. Und mittlerweile so antwortet kaum noch jemand und dann schreiben sie so, ja, okay, dann lass uns hier das jetzt beenden halt. Und der Fortschritt ist halt gering bei diesen Meetings, nach meiner Meinung nach. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt die Meeting-Logs siehst und dir die Namen anschaust, wer da schreibt, sind das nur noch alte Hasen irgendwie, die da mitschreiben? Also fehlt da irgendwie so der frische Wind von neuem Talent oder was meinst du? Nein, im Gegenteil. Ich kenne die ganzen Namen nicht, die da schreiben. Geht mir genauso. Okay. Aber ich muss auch sagen, dass ich früher mir nie die Protokolle so im Detail angeguckt habe. Ich bin jetzt hier gerade in dem letzten Protokoll. Von den Namen kenne ich original niemanden. Das geht dann irgendwie von 17 Uhr bis 17.41 Uhr, sind aber echt überschaubar wenige Zeilen. Und ja, ich sehe jetzt auch nichts irgendwie, also was mit der Hardfork related wäre, also dass da irgendwie neue Daten genannt werden oder Probleme genannt werden oder sonst was. Nichts an mir. Nee. So ein bisschen frage ich mich, weil ich glaube, an Seraphis wird relativ stark gearbeitet. Also der Co. macht da ja aktive Arbeit dran. Meint ihr, dass wir vielleicht sogar diese angedachte Hardfork dann am Ende überspringen und direkt auf Seraphis oder irgendwas noch krasseres gehen? Oder vielleicht hat das ja auch damit zu tun, ne, dass die Leute sich dann denken, sollen wir da jetzt wirklich so viel Arbeit reinstecken, wenn bald was kommt, was das alles überflüssig macht? Ja, es ist auf jeden Fall, ich muss das auch ganz ehrlich sagen, ich überblicke das nicht komplett, was da alles gemacht wird, ja, für die Hardfork. Klar, man hat immer so ein paar Punkte, die hervorstechen, wie jetzt zum Beispiel die View-Tags oder eben die Ringgröße anheben, aber ja, wie viele Leute da wirklich mitprogrammieren und so weiter, bin ich jetzt nicht so tief drin. Der Selzer, den sieht man oft. Mir fällt gerade ein, also das ist ja auch traurig, dass wir das nicht auf dem Schirm behalten haben, aber Fluffy Pony, der wurde doch weggesperrt. Ist der eigentlich inzwischen schon wieder auf freiem Fuß? Twittert der? Was sagt der denn so? Weiß man von dem irgendwas? Das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass er wieder auf freiem Fuß ist, ja. Aber es ist sehr still um ihn geworden. Also ich folge ihm auf Twitter, aber ich glaube, er hat schon länger nichts mehr geschrieben. Weil bei ihm hatte ich zumindest den Eindruck, auch als er sich so ein bisschen zurückgezogen hat als oder beziehungsweise ja zurückgezogen hat als Main Developer, hat das ja trotzdem noch immer alles aktiv beobachtet und auch kommuniziert in der Öffentlichkeit, was denn gerade so anliegt und was passiert. Und da ich ja nicht mehr auf Twitter bin, fehlt mir da so ein bisschen irgendwie der Anschluss an ihn. Also er twittert noch und er twittert auch manchmal noch über Monero. Aber irgendwie zum Hardfork oder was da jetzt gerade so das Problem ist, wissen wir alles nicht, ne? Gar nichts. Was ich jetzt auch nicht sehe, wenn ich hier rein... Achso, Grisha, du hast gesagt, die sind wöchentlich, die Treffen, ne? Ich glaube, ja. Weil ich sehe jetzt hier auch gar nicht irgendwie eine Ankündigung für das nächste Treffen, aber wenn es regelmäßig ist, dann braucht es ja auch nicht angekündigt werden. Mhm. Ja, so weit, so schlecht. Also heißt für uns, der Hardfork steht noch aus, aber wir wissen nicht, woran es aktuell liegt und wann es denn weitergeht. Genau. Ich habe da aber auch vorhin drüber nachgedacht. Ich denke mir, lieber wartet man dann, bevor man irgendwie voreilig irgendwas implementiert, was dann später katastrophale Folgen hat. Das ist halt so der Fluch irgendwie ein bisschen von Open Source. Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber wenn man sich mal anschaut, wie gut und produktiv die Entwicklung bei Haveno ist, da wünscht man sich das schon irgendwie auch für das Monero-Projekt, dass es so gut läuft wie dort. Ja, aber Haveno, da sind die Stakes ja viel niedriger, ne? Weil Haveno baut ja auf Monero auf. Und wenn bei Haveno was schief geht, dann ja, ist halt doof für Haveno, aber Monero existiert weiter. Aber wenn bei Monero was schief geht, dann ist ja alles, was da dran hängt, auch betroffen. Deswegen irgendwie so dieses Konservative, was bei Bitcoin immer durchscheint, das hat ja irgendwo auch eine Berechtigung, ja, weil lieber macht man halt nichts, anstatt was zu machen, was es, ja, so dieses medizinische Prinzip, at least do no harm, dass man halt, ja, es nicht verschlimmbessert. Ja, das stimmt auch wieder. Okay, aber dann kommen wir weiter zu den CCS-Proposals. Ja, habe ich gesehen, in der Diskussion sind aktuell drei neue Sachen, die mir so ins Auge gefallen sind. Das eine, also das erste war eine Whatnero Android-App. Das soll quasi eine Erklär-App sein. Was ist Monero und wie kann man es benutzen und so weiter? Also finde ich, weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber finde ich komplett überflüssig. Das gibt es in Webform mannigfach und da wüsste ich jetzt nicht, warum man dazu eine App bauen sollte. Dann gab es ein... Vor allem, ja, nur ganz kurz dazu, es gibt ja auch Monero.how. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja, die fand ich eigentlich schon ganz gut. Ich weiß jetzt nur nicht, wie aktuell die mit ihren Artikeln sind. Genau, also die Frage der Pflege ist natürlich berechtigt, wobei wir sehen ja auch, also allzu viel hat sich ja in den letzten zwei Jahren nicht getan, von daher dürfte die wohl auch noch relativ aktuell sein. Aber ich finde auch, also sowas als Webseite zu pflegen, deutlich sinnvoller, als da eine Android-App rauszumachen. Also da sehe ich null Mehrwert drin. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, was der Seth Simmons macht, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob der auch gefundet wird, aber also die Artikel von dem, ja, reicht auch völlig aus, ne? Dann hat man halt eine Browser-App, mit der man das Wissen aufruft, anstatt eine dedizierte App. Ja. Zumal so eine App ja auch mal gewartet werden will, ne? Also auch da müssen ja dann, was wir oben schon hatten, die Dependencies mal aktualisiert werden und so weiter. Das heißt, da hast du viel mehr Arbeit mit als mit so einer statischen HTML-Seite. So, dann war noch ein Projekt in der Diskussion, Help Ukraine to use only Monero. Das war auch irgendwie ein relativ schlecht formulierter Beitrag, wie ich fand. Also auch da soll es darum gehen, educating, teaching, use the social hashtag und dann nochmal teaching. Also eigentlich auch nur Aufklärungsarbeit. Und was, also in den Kommentaren schreibt einer, er fände es doch ein bisschen hart, dafür 400 Monero aufzurufen. Wobei ich diese 400 Monero auch in dem Text nicht wiederfinde. Aber ich schätze mal, das wird er dann wohl einmal überarbeitet haben. Also ja, auch. Also der, man sieht das in den Changes, sieht man, weil es ist so Front-Matter, wie die Proposals geschrieben werden müssen. Und der fragt dann nach 400 Monero und er hat auch nur einen Milestone. Das ist, hört sich für mich auch irgendwie so shady an. Ich meine, die ukrainische Regierung hat ja eine Monero-Adresse getwittert, wo man hinspenden kann, was ich auch ultra cool finde von denen, ja, dass die da so auf dem Zahn der Zeit sind, gerade bei so einer Sache, ja, wenn man jetzt sich zum Beispiel vorstellt, ich habe Familie irgendwie in Russland und muss da hin und wieder hinreisen und dann steht da irgendwie in der Bitcoin-Blockchain drin, dass ich der ukrainischen Regierung Geld gespendet habe, vielleicht kriege ich ja dann Probleme, ja, wer weiß. Und ja, da Monero zu benutzen, ist der beste Use Case, aber ich finde halt auch hier 400 Monero für Aufklärung irgendwie, finde ich sehr fragwürdig, vor allem wenn die jetzt nur einen Milestone haben. Das sind so schwammige Sachen halt, ja. Weil für einen Social Hashtag auf Twitter, Facebook und Telegram zu verbreiten, braucht man doch keine 400 Monero. Ja, also ich würde es auch eher als Scam sehen, denn als vernünftigen Antrag. Was mir aber wieder sehr nach einem vernünftigen Antrag aussieht, ist die Zephyrus Wallet Proof of Concept. Das ist wohl relativ neu. Da gehe ich von aus, dass das auch aktuell weiterentwickelt und vorangetrieben wird. Ja, das Funding kann man sich mal durchlesen. Was er sich da vorstellt, ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ist ja völlig übers Ziel hinaus. Und der fragt auch nur nach 81 Monero. Ja, das meine ich ja, ne? Also das ist irgendwie ein vernünftiger Rahmen. Total. Und eine vernünftige Begründung und ein gutes Projekt. Also von daher denke ich, das wird wahrscheinlich dann auch in die Finanzierung gehen und ich vermute mal auch finanziert werden. Ja, also vor allem dieses Proof of Concept, ja, das ist so eine 0-1 Innovation. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr dieses Buch kennt, ich glaube, das ist von Peter Thiel sogar, 0-1, so ein Startup-Bibel. Und aber das sind halt die schwierigsten Innovationen, ja, aus dem Nichts was Neues zu kreieren. Und da, also von den drei Proposals finde ich das hier mit Abstand das Beste und die zwei anderen fragwürdig at best. Wobei, also derselbe Contributor hat ja auch schon, also das Zerefis POC hat er ja schon gefundet bekommen. Und hier geht's ja jetzt schon konkret um die Umsetzung als Wallet. Also es ist dann schon ein Schritt weiter. Genau, der will hier eine Proof of Concept Library schreiben, die er dann, wenn die fertig ist, an die Monero Developer weitergeben kann, damit die sich über die genaue Implementierung Gedanken machen können. Genau. So, wo wir dann schon beim Thema Finanzierung sind, da gibt es aktuell nicht zu finanzieren. Das heißt, alles, was zur Finanzierung anstand, wurde finanziert oder auch nicht. In der Umsetzung habe ich heute gesehen, eine Sache, die ist jetzt gerade abgeschlossen. Da ist der letzte Milestone erledigt. Und zwar war das Video Creation and Translation into Russian. Könnte ja vielleicht für den ein oder anderen in Russland lebenden Menschen auch interessant sein, da die ja gerade so ein bisschen auch von der Finanzwelt abgetrennt und isoliert werden. Dann weiß ich nicht, habt ihr noch was Neues zu den TIP-XMR-Entwicklungen? Ja, ich kann vielleicht zwei, drei Sätze sagen. Und zwar, ich habe vorhin, also wirklich jetzt ganz frisch auf the press, ich habe vorhin den Luigi angeschrieben, eine Private-Nachricht, dass wir gerne jetzt den ersten Milestone haben würden. Und wir haben auch gestern zusammen nochmal einen neuen Master-Branch gemerged, bei dem die Registration funktioniert und der Login funktioniert. Und ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich happy, wie wir so vorankommen. Und ja, läuft gut. Das hört sich doch gut an. Wie viele Milestones hattet ihr insgesamt? Wir haben drei Milestones. Der erste Milestone ist über 2%. Ich glaube, das sind ein oder zwei Monero nur. Und das Ziel da war einfach, eine Base zu schaffen für andere Web-Developer, für andere JavaScript-TypeScript-Developer, die eben sich nicht die Arbeit machen wollen, das Projekt oder Monero JavaScript mit anderen Tools zu konfigurieren. Die können sich jetzt unser Projekt forken und ich denke, wenn man von TypeScript Ahnung hat, dann kann man sich den Code anschauen und da schon eins und eins zusammenzählen und dann eben die Funktionalität, die wir ermöglicht haben, für andere Zwecke verwenden, weil wir benutzen das jetzt für TIP-XMR, aber da gibt es etliche andere Möglichkeiten, wie man eine WebAssembly-Wallet im Browser verwenden kann. Okay. So, dann das Letzte bei den CCS wären die abgeschlossenen Projekte. Da gab es aber seit der letzten Sendung nichts Neues, weswegen wir dann direkt zu den Themen kommen könnten. Gerne. Ja, Krischer. Das erste Thema heute, da geht es um den DAO-Hack von Ethereum. Wann war denn das? 2016, glaube ich, war das. Ja. Da ist was sehr Interessantes passiert. Und zwar, vielleicht zum Erinnern, damals gab es ja den Ethereum-DAO. Alex, ich glaube, du kannst es besser erklären als ich, was das genau ist. Also, so wie ich das in Erinnerung habe, Ethereum, das Paradigma von Ethereum ermöglicht sogenannte Decentralized Autonomous Organizations, also dezentrale Firmen, Institutionen, die durch Code praktisch geregelt sind, wie da die Abläufe sind. Und das die Idee hinter The DAO, die damals 2016 legendär gehackt wurde, war eben, dass man so einen dezentralen Investment Fund schafft. Und das war ein super Hype-Thema damals. Das Projekt hat so viel Geld eingesammelt wie nie zuvor. Also ganz viele Leute haben Ethereum praktisch da auf den Smart Contract von The DAO hinterlegt. Und dann auf einmal durch ein Loophole im Smart Contract konnte ein Angreifer eine Child DAO kreieren, also ein Kindprojekt sozusagen des ursprünglichen Projekts, und hat angefangen, die Funds, die auf dem ursprünglichen DAO lagen, in diese Child-DAO reinzuschicken. Und das konnte der eben machen, weil der Smart Contract für The DAO der nicht 100% solide war und das eben erlaubt hat. Und das haben die Entwickler halt vorher nicht gesehen und dann hat da irgendjemand das Geld abgezogen. Und das war bis vor kurzem der Stand. So, man wusste nicht, wer das war und ja, jetzt gibt es da neue Erkenntnisse dazu. Genau, jetzt hat eine Forbes-Journalistin, die Laura Shin, einen Artikel auf Forbes veröffentlicht, dass sie glaubt, sie hat herausgefunden, wer hinter diesem Hack steht. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gelesen habe, wer dahinter stehen sollte, eine Person, die ich kenne, und zwar Tobi Hoenisch. Tobi Hoenisch, wem es nicht sagt, der hat 10x gegründet damals mit dem Julian Hosp zusammen. Das waren ja Geschäftspartner. Und die haben eben in Singapur gelebt und dieses 10x aufgebaut. Ja, erstmal konnte ich das gar nicht glauben. Die Schlagzeile hieß auch, die gestohlenen ETH wären heute 11 Milliarden US-Dollar wert. Da staunte ich nicht schlecht. Allerdings habe ich dann mal überlegt, ETH kann es ja gar nicht gewesen sein, höchstens ETC, weil was ja dann nach dem Hack passiert ist, dass die Community sich gespalten hat in zwei Lager. Die einen, die wollten, dass die Zeit zurückgedreht wird und dieser Hack auf der Blockchain rückgängig gemacht wird. Daraus ist Ethereum entstanden. Und das ist sozusagen die Abspaltung von der alten Blockchain. Und die ursprüngliche Blockchain wurde weitergeführt unter dem Namen Ethereum Classic. Meines Verständnisses nach hat Tobi Hoenisch nur Ethereum Classic stehlen können. Ja, ja, das hört sich fast so an, als ob die einfach die erbeutete Summe von damals, die aber ja dann nicht verfügbar geworden ist, umgerechnet haben zum heutigen Kurs. Ja. Aber ja, das ist halt wirklich nur eine Schlagzeile, weil, wie Krischer gerade gesagt hat, das ist genau der Punkt von Ethereum, dass damals gesagt wurde, nein, wir erlauben genau diese Transaktion eben nicht und machen dann von vorne noch, oder was heißt von vorne, aber halt zu einem Zeitpunkt vor diesem Hack, sage ich mal, machen wir weiter. Genau. Der Tobi Hoenisch hat damals schon auf eine Sicherheitslücke mehrfach hingewiesen, die diesen Hack begünstigt haben soll, aber keiner der verantwortlichen Programmierer hat ihn ernst genommen und so hat der Hoenisch wahrscheinlich beschlossen, selbst von der Sicherheitslücke Gebrauch zu machen. Und jetzt lese ich einen kleinen Beitrag aus BTC Echo vor. Zwar konnten bis heute nicht alle gestohlenen Coins ausgecashed werden, doch neue Analysetools von Chain Analysis ergeben Indizien, nach denen tatsächlich Hoenisch hinter dem Angriff steht. So soll Hoenisch 50 BTC, die er vorher auf Shapeshift gegen ETC aus dem Hack getauscht hatte, auf eine Wasabi-Wallet geschickt haben, um die Coins dort zu mixen. Die Outputs wiederum landeten auf einer Exchange, wo sie gegen den Privacy-Coin Grin getauscht wurden. Im letzten Schritt, so schien, habe sie aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass besagte Grin-Token auf einer Node namens grin.toby.ai gelandet sind. Auf dieselbe IP-Adresse, auf der die Grin-Node läuft, liefen demnach auch mehrere Lightning-Nodes, zum Beispiel ln.toby.ai, sowie, noch wichtiger, auch die 10x-Lightning-Node. Die IP-Adresse wurde von Amazon Singapur gehostet, dem Unternehmensstandort von 10x. Uff. Ja, uff indeed. Should have used Monero? Fragezeichen. Ja, schon wieder Chainalysis und ja, das Problem von transparenten Blockchains. Was mich wundert, ist, dass er den Privacy-Coin Grin genutzt hat, der ja nicht gerade so verbreitet ist. Ne? Aber jetzt fragt ihr euch, was hat das alles mit Monero zu tun? Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass Tobi Hoenisch seinen Bruder damit beauftragt hat, in Australien ein Unternehmen zu gründen, und zwar Comet. Und wir hatten es ja gerade schon in der Sendung angesprochen, Comet hat ja ein Monero Bitcoin oder ein Monero ETH Atomic Swap Protokoll entwickelt. Und die Vermutung ist jetzt, dass Tobi Hoenisch das in Auftrag gegeben hat, damit er seine Coins waschen kann. Weil davor gab es ja keine Möglichkeit, ohne zentralisierte Exchanges dieses Tauschgeschäft zu machen. Findet ihr auch, dass sich das alles liest wie so ein Krimi? Voll. Wie so vieles in der Kryptoszene. Ja, Mann. Tja, also aber was ist jetzt mit Tobi Hoenisch? Wir wissen nicht, wo er gerade ist. Wir wissen nicht, er hat sich dazu nicht wirklich geäußert. Er hat ein paar Tweets gelöscht angeblich. Aber der Julian Hosp hat auch ein Video dazu gemacht. Und der sagt, er traut dem Tobi das zu. Er hatte auf jeden Fall die Kenntnisse gehabt, das zu tun. Er selbst wusste davon nichts und ist total schockiert. Allerdings hat er dann auch so ein paar private E-Mails, also E-Mail-Verkehr zwischen ihm und Tobi gezeigt. Und der Tobi hat einfach kurz vor dem Hack geschrieben, hey, ich habe euch einen Insider-Tipp, shortet Ethereum an dem und dem Datum. Also keine Ahnung, Mann. Alex, krass. Wir haben im Vorfeld der Sendung noch darüber gesprochen, ob das überhaupt ein Hack ist oder ob der Tobi nicht einfach das Protokoll so genutzt hat, wie es halt gebaut war und gedacht war. Ja, genau. Und ich hatte mir auch schon den Kopf zerbrochen, wie das ethisch zu bewerten ist. Ja, ob das jetzt ein Diebstahl ist oder nicht. Bin dann ultimativ darauf gelandet, dass es schon ein Diebstahl ist. Und ich würde jetzt eigentlich auch so weit gehen, zu sagen, dass es ein Hack ist. Ja, weil eigentlich war das Protokoll oder der Smart Contract ja nicht gedacht dafür, dass man das macht. Die haben es halt übersehen und nicht verboten. Und deswegen, das ist so ein bisschen wie ja bei Computerspielen. Manchmal lassen die Spieleentwickler da ja auch gewisse Ansatzpunkte eben, dass man cheaten kann oder dass man eben bestimmte Glitches ausnutzen kann zu seinem Vorteil. Und ja, deswegen, ich finde es aber nach wie vor, es zeigt das halt, wie weit wir noch am Anfang sind von so einem Rechtsrahmen in Software gegossen, weil das ist halt ein fataler Fehler, ja, also ein Fatal Error, wenn man sowas im Code drin hat. Das bricht dem Projekt den Genick, das Genick. Und das ist ja auch damals bei The DAO so passiert. Und es kommt auch immer wieder vor, ja, also zum Beispiel bei Parity, falls ihr euch daran erinnert, da hat ja auch irgendjemand so die Library oder sowas gelöscht. Und das hat halt vorher noch niemand probiert. Da hat auch nie jemand dran gedacht, dass es, wenn das passiert, dass dann auf einmal alles eingefroren ist und so weiter. Und ja, deswegen, ich habe auf der einen Seite so Bewunderung für Tobi Hoeneß, ja, weil ich meine, das muss man halt auch erstmal rausfinden. Da muss man sich super gut mit einem Protokoll auskennen, um so eine Schwachstelle zu entdecken. Und also davor habe ich Respekt. Natürlich dann auf der anderen Seite, was man mit diesem Wissen macht. Ich meine, er hat ja scheinbar versucht, das an die Entwickler ranzutragen, aber dass er es dann halt auch tatsächlich ausnutzt für seinen eigenen Vorteil und ja, dann auch im Nachfeld nicht sagt, hey Leute, ja, ich war's, ich habe es euch schon im Vorhinein gesagt, jetzt habe ich es gemacht, ich gebe alles zurück und so weiter, aber jetzt seht ihr mal, wie schlimm das wäre oder so. So hätte er es ja auch machen können. Richtig, ja. Aber genau. Aber von ihm selbst hat man jetzt noch gar keine Verlautbarung dazu gehört? Doch, anscheinend hat er es dementiert. Ja, er hat Stellung bezogen und hat gesagt, dass die Statements factually inaccurate sind, also nicht der Wahrheit entsprechen würden. Aber das ist halt das Schöne an irgendwie dem Krypto-Universum. Die Geschichte in der Blockchain ist in Stein gemeißelt und man kann die immer sehr schön im Nachhinein nachvollziehen. Aber überleg mal, jemand hätte das gemacht und hätte einfach die Notes von dem Tobi benutzt, um eine falsche Fährte zu legen, wäre ja auch ziemlich hart, oder? Ja, absolut. Deswegen würde ich jetzt auch, und so liest sich ja auch der Artikel, dass sie das zwar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, aber sie können es nicht final beweisen, dass es tatsächlich so war. Ja, die ganze Sache ist ein bisschen untergegangen, weil ein, zwei Tage später die russische Invasion in der Ukraine begonnen hat und sich dann alle darauf fokussiert haben. Und dann ist diese ganze DAO-Hack-Entlarvung so ein bisschen untergegangen, meiner Meinung nach. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ich frage mich wirklich, wie das ausgehen wird. Ne? Wird es da jetzt einen Gerichtsprozess geben? Wo wird dieser Tobi sein? Wird er sich in der Öffentlichkeit äußern? Wird er sich zurückziehen? Was wird die Journalistin weiter veröffentlichen? Aber ist denn da überhaupt jetzt ein realer Schaden entstanden? Ich meine, also das Ganze wurde doch rückabgewickelt durch einen Hardfork. Das heißt, es wurden ja keine echten Ether quasi. Oder was heißt echten? Also er hat doch jetzt, er sitzt auf seinem ETH Classic und die ganze Welt spielt mit ETH normal weiter. Also wer wurde denn da jetzt geschädigt? Also bis auf das Rollback fällt mir da jetzt nicht ein, was irgendwie Kosten verursacht haben sollte. Naja, er hat ja ETC gestohlen, ne? Nee, er hat ETC Classic wertlose. Die sind nicht wertlos. Ja, okay. Aber also bis auf seine ETC Classic hat er ja nichts. Also, und das ist ja nicht Geld von anderen, sondern das ist ja das Geld von denen, die dabei geblieben sind, die nicht gewechselt sind zu ETH. Ja, ja, aber die haben ja auch ein Recht auf die, ja, aber die haben sich doch selber dazu entschieden, an dem Rollback nicht teilzunehmen, sondern auf der Classic Chain zu bleiben. Also das heißt, sie hätten doch die Option gehabt, zu wechseln. Genau. Beziehungsweise ihre ETH, die sie vor der Hardfork gehabt haben, haben sie ja dann auch noch auf der anderen, auf der jetzigen Ethereum-Chain, zumindest zu dem damaligen Trade. Genau, also rein theoretisch müssen die ja mit ihren Keys jetzt beides haben, ne? So wie bei einem Bitcoin-Fork. Genau. Ja. Okay. Also deswegen, ich sehe da nicht, wo jemand geschädigt wurde. Vor allem zu dem Argument kommt ja dazu, die Leute von Ethereum Classic wussten die ganze Zeit, dass das passiert ist. Ja, also auch während dem Hack, man hat das gesehen auf der Blockchain, dass das passiert, dass eine Sub-DAO das Geld da abzieht und da konnte dann auch schnell reagiert werden. Und deswegen, ich bin da absolut bei Till, die Leute, die sich dann langfristig entschieden haben, auf ETC zu bleiben, die subventionieren dann irgendwie den Hacker mit, weil wenn sie da noch weiter Geld reinstecken und der das Geld dann rausholt, aber das machen die ja hoffentlich in vollstem Wissen, dass das so ist, ja, dass der Hacker eben auf ihrer Version der Chain die Funds noch hat, die er aus dem Child DAO da oder aus dem DAO rausgezogen hat. Ja, trotzdem, der Tobi hat das ja damals auch noch getauscht und hat ja unter anderem 50 Bitcoin dann in Grin getauscht. Ich finde, das ist jetzt schon beachtlicher Wert, so, weißt du? Ich finde es auch echt interessant, dass er sich dafür Grin, also falls er es war, dass er sich dafür Grin entschieden hat, weil Grin ist ja noch ein sehr, sehr junges Projekt und eigentlich, auch wenn man sich mal die Privacy-Aspekte da anschaut, jetzt, ja, es ist eigentlich kein Privacy-Coin, sondern eher so ein Scalability-Coin, der durch seine enorme Scalability mit dem Mimblewimble-Protokoll auch Privatsphäre mit sich bringt. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal in der vergangenen Sendung drüber geredet, dass da auch gewisse Angriffsvektoren noch gefahren werden können, eben um bei Grin die Transaktionen nachzuverfolgen, wenn man aktiv mitsnifft. Aber gut, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist das die EU mit Gesetzesänderungen. Genau, also das war ja, wir hatten ja, unsere letzte Sendung war am 20.02. und drei Tage später hatte ich dann die Meldung im Postfach, SPD, Grüne und Linke wollen Bitcoin in Europa verbieten. Und das hatte ich dann ja direkt in die Gruppe geschoben und also klang für mich total plausibel, weil bei den Linken stand es schon im Wahlprogramm und dass SPD und Grüne da jetzt auch keine großen Fans von sind, hat man ja auch schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen. Aber wenige Tage später, am 8.3., kam dann die Folgemeldung, die da lautete, Verbotspläne für Bitcoin durch EU-Parlament vorerst vom Tisch. Also das vorerst lässt uns natürlich weiterhin wachen Auges da hingucken. Aber ja, es ist jetzt keine akute Gefahr mehr da, dass das jetzt noch dieses Jahr passieren könnte. Weil das stand ja im Raum, dass das quasi bis Jahresende ja, gesetzt werden würde, der Verbot von Proof-of-Work-Kryptowährung. Und auch da, also das fand ich auch interessant, also verboten werden sollte ja Proof-of-Work bei Kryptowährung. Nicht so sehr die Privacy-Coins, was man ja sonst eigentlich eher vermuten würde. Das heißt, wenn es jetzt ein Proof-of-Stake Privacy-Coin geben würde, was natürlich Quatsch ist, weil ja niemand wissen soll, wie viel man selber hält, aber nur mal so in der Theorie, dann wäre der davon gar nicht betroffen gewesen, von diesem Till, aber ich habe da gestern ein Update dazu gehört auf Twitter, dass das wieder in den Gesetzesentwurf reingeschmuggelt wurde. Also, das ist ein totales Hin und Her. Wir wollen es machen, nein, wir wollen es nicht machen und jetzt wollen sie es doch wieder machen. Also die letzte Info, die ich habe, ist, dass dieser Paragraph zu Sustainable Consensus-Algorithmen wieder drin ist und dass sie das halt wirklich so sneaky jetzt doch durchbringen wollen. Und die Abstimmung ist morgen, ja, die ist am Montag. Okay, ja, das ist eine Meldung, die ich schon wieder nicht auf dem Schirm hatte. Der Blocktrainer, ich hab auch gesehen, also, ja. Ganz kurz, der Blocktrainer hat dazu ein Video gemacht. Ich werde das auch in die Shownotes verlinken. Dann können die Leute, ja, die super. Sich die Folge zeitnah anschauen, das noch reinziehen. Ich habe auch mal geguckt, also die der Halteartikel benennt ja da als den zuständigen Ausschuss diesen Econ-Ausschuss. Aber da, also ich habe jetzt vorhin nur einmal ganz schnell gegoogelt. Da habe ich jetzt nicht irgendwie gefunden, also diesen Antrag nicht gefunden. Aber das macht jetzt, glaube ich, auch keinen Sinn, das während der Sendung zu googeln. Aber wenn du da ein Video zu hast, dann verlink das gerne. Und wenn das morgen stattfindet, dann werden wir in der nächsten Sendung darüber berichten können, wie es denn dann ausgegangen ist. Was ich mich auch gefragt habe, also irgendein SPDler hat sich ja dann dazu geäußert und sagte, also er will ja Mining, Besitz und Transaktionen unter Strafe stellen. Und Insbesondere bei Besitz stelle ich es mir dann doch recht schwer vor. Also wie will denn eine Staatsanwaltschaft oder eine Polizei einem User quasi den Besitz nachweisen? Ich sag mal, der Besitz von Moneros, das könnten ja sogar die 25 Wörter Seed Phrase sein, oder? Ja. Dann werden ja 25 Wörter verboten. Also, so, das wird auf jeden Fall interessant. Oder man verbietet das gesamte Monero-Wörterbuch und muss dann für jedes Wort, was man verbietet, ein Alternativwort schaffen, so Newspeak-mäßig. Ja. Das Problem wird nur sein, das Monero-Wörterbuch wird sich dem sehr, sehr schnell anpassen. Ja. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, wenn das stimmt, was du sagst, dass das jetzt wieder reingeschmuggelt wurde und morgen zur Abstimmung steht, dann ist es ja noch umso spannender. Ja, und also so wie ich auch den Paragraphen gelesen habe, ja, die sagen da halt einfach, nicht sustainable Konsensmechanismen werden verboten und gehen da gar nicht weiter ins Detail. Und das fand ich auch beim Blockchain-Video so schön. Da sagt der Roman, heißt er, sagt so, ja, eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist der Bitcoin-Konsens-Algorithmus ultra sustainable. Ja, wenn man sich halt eben anschaut, was da für Implikationen mitgehen, wenn man nicht so ein inflationäres Geld hat wie den Euro und dieser ganze Konsumerismus, der da mitgeht, die ganze Kriegsführung, die mitgeht, ja, das ist ja auch nicht gut fürs Klima, wenn da überall Bomben geschmissen werden und so. Deswegen, das ist halt wieder so ein schwammiger Interpretationsparagraph, der dann am Ende halt so ausgelegt werden wird, dass genau Proof of Work dann auf einmal doch nicht sustainable ist und man sagt dann nur, oh ja, verbraucht so viel Energie wie Dänemark oder keine Ahnung, welches Land, und das verbieten wir jetzt. Ja, und also ich sage mal, sustainable könnte das Mining ja sogar sein, wenn es denn aus ausschließlich regenerativen Energien stattfinden würde, was zwar akut natürlich nicht der Fall ist, aber natürlich wäre es möglich. Also ich könnte ja hier auch eine Monero-Node mit einer Solarpaneele betreiben. Ob da was bei rumkommt oder nicht, ist ja eine andere Sache. Du Umweltsau. Ja. Und das ist ja auch der nächste Punkt, ja, Bitcoin und generell Proof-of-Work-basierte Kryptowährungen incentivieren ja auch eine Forschung, Energiequellen zu finden, die so regenerativ und so günstig wie möglich sind, weil wenn ich es schaffe, meine variablen Kosten der Strompreise praktisch auf Null zu bringen oder asymptotisch sich Nullen anzunähern, dann bin ich viel kompetitiver im Umfeld. Und deswegen, ich finde das so, da zeigt sich für mich wieder der Markt, ja, weil ich bin kein großer Fan von staatlichen Subventionen von Solaranlagen oder sonst irgendwas, sondern ich finde so diese Innovation, die natürlich der Markt hervorbringt, wenn man halt ja ganz egoistisch einfach versucht, den Profit zu maximieren, sage ich mal, und dann die den bestmöglichsten Strom zu produzieren. Und ja. Ja, ich finde, man kann halt schlecht sagen, man hat das Ziel, erneuerbar zu werden und CO2-neutral und so weiter. Aber gleichzeitig subventioniert man die falschen Dinge. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, man kann Solar und so schon durchaus subventionieren, wenn es auf das Ziel der Regierung einzahlt. Aber aktuell werden Mastbetriebe, Schweineställe und so, Schweinebauern subventioniert und Söder sagt ja, bitte senkt die Mehrwertsteuer von Benzin und Diesel. Das ist so kompletter Schwachsinn, der halt, ja, da wird mit unserem Geld gespielt und es zielt halt nicht auf die, es zahlt halt nicht auf unsere Ziele ein. Okay, dann das Letzte bei dem Thema Aktuelles war die Meldung, die Conti-Hacker, was wir gerade recherchiert haben, wohl eine zumindest Russland nahestehende Hackergruppe sein soll. Denen wurden Dokumente geleakt. Also das heißt, die Hacker wurden gehackt und unter anderem ist man dabei auf eine Main-Bitcoin-Wallet von dieser Gruppe gestoßen und da liegen über 65.000 Bitcoin, was dem aktuellen Marktpreis so circa 2 Milliarden US-Dollar entsprechen würde. Und warum wir das jetzt hier drin haben, obwohl wir ja der Monero-Podcast sind, ist, diese Coins, also würde ich jetzt mal von ausgehen, werden sehr schnell getaintet. Also getaintet zur Erinnerung heißt ja, dass die Handelsbörsen sagen würden, nee, also Bitcoins, die von dieser Wallet kommen oder mit dieser Wallet in Bezug stehen, da gehen wir davon aus, dass das unrechtmäßig erworbene Bitcoins sind und die dürfen auf unserer Handelsplattform nicht getradet werden. Wobei ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, habe ich mir vorhin so überlegt, wie ist das denn? Also wenn ich jetzt meine Bitcoin dahin überweise, also auf eine Wallet, auf einer zentralisierten Exchange, nehmen die die dann an und sagen, wir behalten die jetzt ein oder nehmen die die nicht an? Du kannst sie doch gar nicht annehmen. Stimmt, aber sie könnten sie zurücküberweisen an die Source Address. Ja, wäre aber auch ein Risiko für die Exchange, weil nicht immer die Source Address den Owner der Transaktion darstellt, ne? Wenn ich von einer Exchange auf die andere Exchange übertrage. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, also das ist halt wirklich auch so eine Sache, die nochmal das Problem der Tainted Coins so in den Vordergrund stellt, weil das, also man hat jetzt quasi zwei unterschiedliche Dollarscheine und ja, der eine Dollarschein ist halt ein Dollar wert und der andere ist jetzt nichts oder weniger wert, weil er nicht überall eingetauscht werden kann. Und so sieht das jetzt mit diesen Bitcoins aus. Und ich meine, 65.000 ist schon wirklich eine große Summe. Und je mehr solcher Leaks es geben würde, desto mehr Bitcoins würden halt auch dementsprechend getaintet. Und über die Geschichte hinweg, also ich sag mal, was haben wir? 18.400.000 Bitcoins ist, glaube ich, so die Spitze, ne? Wenn die mal alle getaintet sind, sieht schlecht aus. Ja, die können ja wieder gewaschen werden, indem man sie versteigert, nachdem man sie konfisziert hat. Ja, das Problem ist nur, der Markt weiß es ja nicht. Ne? Also das heißt, wenn mir jetzt einer Bitcoin schickt, dann weiß ich nicht, ob die aus dieser Wallet von diesen Hackern kommen, ob die schon mal irgendwo im Drogen-, Waffenhandel oder sonst wo benutzt wurden. Das sehe ich ja anhand der Coins nicht. Nö, genau. Aber der Staat und private Institutionen sagen den Exchanges, geben denen eine Blacklist und sobald da irgendwas eingeht, müssen die beschlagnahmt werden. So läuft das ja heutzutage. Ja, und auch da besteht ja das Risiko der False Positives. Ne? Also das heißt, die sagen jetzt hier, also diese Bitcoin-Wallet, die gehört einem Kriminellen, bitte sperren. Und da ist ein Zahlendreher drin und in Wirklichkeit ist es meine private Wallet-Adresse. Ja, wo gehe ich denn dann hin und sage, ihr habt euch da vertan, nehmt mich mal bitte von der Liste. Das ist ja so ähnlich wie mit diesen No-Fly-Listen. Wenn man da draufsteht, kommt man auch nie wieder runter. Ja. Ja, Till, das ist der Grund, warum du eben eine fully KYC'd mit Chainalysis API verbundene Wallet brauchst, die dir eben auch sagt, ob du einen Tainted Output gerade bekommen hast oder nicht, die den dann natürlich auch schon für dich lockt und dass du den nicht weiter ausgeben kannst. Und natürlich musst du dann auch eine Subscription-Fee für die Chainalysis-Lizenz bezahlen und für den Wallet-Betreiber, aber dann kannst du ohne Probleme im neuen 2.0 Finanzsystem mitspielen. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch den PayPal-Coin jetzt wieder exakt genau beschrieben. Ja. Nee, aber ich kann mir echt vorstellen, dass so eine ähnliche Vision dem ein oder anderen EU-Politiker da vorschwebt. Ja, dass man eben, hast du eine Wallet, dann ist die bei einem Betreiber und dieser Betreiber kümmert sich darum, dass da eben nichts Schlimmes passiert und falls dann doch mal die Alarmglocken angehen, dass der eben auch in der Kontrolle ist, da was einzufrieren. Ja, ich glaube, bei dem digitalen Euro gehen die ja sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wir, die EU selbst, nicht eure Hausbank oder sonst wer, wir sind der Wallet-Anbieter. Wir geben die Coins raus. Also das genau bei einer Stunde angemacht. Das kann sein, okay. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten passenden Themenblock und zwar Should Have Used Monero. Genau, da hatte ich jetzt drei Punkte. Der mittlere, den hattest du ja gerade angesprochen, da hatte ich nochmal nachgegoogelt. Also wir fangen mal oben an. Also Should Have Used Monero, unsere Rubrik, wo Sachen passieren, die mit Monero nicht passiert wären. Also zum einen geht es natürlich um die Finanzsanktionen aktuell gegen Russland. Ja, also die Finanzsanktionen an sich kann man ja darüber streiten, ob das ein richtiges oder ein falsches Mittel ist. Was ich auf jeden Fall daran kritisiere, ist, dass es halt pauschal für alle gilt. Ja, also das heißt, egal, ob du jetzt ein Privatmensch bist, ob du ein Unternehmen bist, der nicht unbedingt dem Staat angehört oder egal, was du bist, wenn du auf dieser von dieser Finanzsanktion betroffen bist, kannst du kein Geld ins Ausland transferieren oder sonst wohin. Ich glaube, Visa, Mastercard, Apple Pay, ich weiß nicht, wer davon noch alles betroffen ist. Das ganze SWIFT-System arbeitet da jetzt pauschal auch mit Verboten, mit wenigen Ausnahmen. Also das heißt, die haben eine Whitelist, keine Blacklist. Und ja, es ist halt für die gesamte Bevölkerung ein Problem. Und andersrum, das, was gerade von Alex angesprochen wurde, die Spenden an die Ukraine, dieser Spendenaufruf, ist natürlich auch ein Problem, wenn Russland quasi jetzt sehen würde, wie bei einer Bitcoin-Transaktion, dass ihr quasi an die Ukraine spendet und Russland trackt diese Überweisung und kann sie Personen zuordnen, dann könntet ihr halt bei der nächsten Einreise in Russland in gehörige Probleme laufen, weil ihr ja dann als Terrorfinanziers dastehen würdet. Ich habe aber gesehen, also dieser Spendenaufruf durch die Regierung in der Ukraine schien wohl ein Fake zu sein. Aber ich verlinke da auch nochmal den Reddit-Post. Also nee, das scheint mir kein Fake gewesen zu sein. Der Digitalminister der Ukraine hat das auch nochmal bestätigt, dass die Adressen echt sind. Hast du da nochmal einen Link zu? Ja, alles auf Twitter einsehbar. Also wenn du da noch eine Quelle zu hättest, das, was auf Reddit stand, wurde wohl irgendwie als Fake markiert und rausgenommen. Da muss man auch echt aufpassen, ne? Also, dass jetzt hier so Trittbrettfahrer aus dem Nichts kommen, wie bei dem CCS-Proposal, ja, und dann halt versuchen, den guten Willen anderer Menschen auszunutzen, um sich selber die Taschen zu füllen. Also halt gerade auch bei Monero, weil dann ist man so, ja, direkt weg irgendwie. Genau, wenn weg, dann weg. Ja. Ich habe auch, also jetzt nicht nur bei den Kryptowährungen sehe ich das problematisch, sondern auch wirklich, ich war gestern im Fitnessstudio und habe da den News-Ticker von NTV gesehen und RTL macht jetzt irgendwie, spenden sie 10 Euro per SMS und die Website ist dann irgendwie helft den Kindern oder rtlhilftkindern.de oder so, also keine Ahnung, da würde ich mir gerne mal den Rechenschaftsbericht angucken, wie viel Prozent von den 10 Euro pro Spende denn da wohl in die Verwaltung abfließen und nicht in der Ukraine ankommen. Aber gut, anderes Thema. Also Krischer hat gerade noch den Link gepostet und ich hatte das auch so aufgefasst, das ist schon legit. Also da gibt's auf jeden Fall eine Monero-Adresse, die direkt von der ukrainischen Regierung kommt. Und ich habe mir gerade noch so überlegt, das wäre jetzt auch noch cool, wenn die da irgendwie den View-Key oder so publishen würden, dass man da irgendwie halt wirklich diese Transparenz schafft und das dann nicht in den Taschen von irgendeinem Regierungsofficial verschwindet. Ich sehe da gerade nur Bitcoin, Ether und USDT. Schon mal auf den zweiten Link, den ich noch reingeschickt habe, das ist die Monero-Adresse. Genau, und dieser Alex Bornjakov ist der Digitalminister, ne? Oder irgendwie so der Deputy zu dem Digitalminister, der hängt da auf jeden Fall mit drin. Ich habe das auch mal recherchiert. Ja. Okay, dann nehme ich mal den Tweet als Quelle mit rein. Passt das auch? Der hat auch nochmal die Wallet-Adressen von BTC, ETH und USD nochmal gepostet und gesagt, das sind offizielle Adressen. Okay, gut. Ja, und dann habe ich gerade also als ich diesen Reddit-Post gefunden habe, habe ich darunter noch einen interessanten Link gefunden. Coinbase has blocked over 25.000 Adressen, die mit russischen Individuen zusammenhängen. Also auch da, also Coinbase entscheidet jetzt, ob ihr mit der russischen Regierung in Verbindung steht und blockt dann eure Adressen. Und wie ihr dagegen Einspruch einlegen könnt, weiß kein Mensch. Keine Meinung dazu. Tja. Doch, ich habe eine Meinung und zwar, ich finde, daran sieht man halt so irgendwie, in was für einer globalen Welt wir leben, weil Coinbase ist ja ein US-Unternehmen und sind US-Recht unterworfen. Und wenn jetzt da die US-Regierung Sanktionen verhängt, dann ist davon Coinbase betroffen. Und wenn du ein Nicht-US-Bürger bist, aber trotzdem Coinbase-Kunde, dann bist du halt davon auch betroffen. Und deswegen die Coins am besten nicht auf Coinbase lagern, weil, ja, ich meine, heute ist es Russland, aber wer weiß, wie sich das weiterentwickelt und deswegen immer am besten selber die Keys aufbewahren und da das Geld drauf lagern. Solange ihr noch dürft. Ja. Okay, dann sind wir am Ende unserer Sendung. Ja, abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen, alles, was wir hier besprochen haben, findet ihr auch aufgelistet auf unserer Webseite moneromumble.de. Wir treffen uns jeden zweiten Sonntag im Monat, um so wie heute über die aktuellen Geschehnisse im Monero-Space zu sprechen. Und das ist hier auch eine offene Runde. Das heißt, falls du, lieber Zuhörer, Bock hast mitzumachen, dann informier dich am besten einfach mal auf moneromumble.de unter dem Reiter Stammtisch. Und genau, auf der Webseite findet ihr auch Adressen zu uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, uns ein bisschen einen Kaffee spendieren oder ein bisschen Webhosting spendieren wollt, dann würden wir uns sehr drüber freuen. Und genau, wann ist die nächste Sendung? 10.04.2022, also nächsten Monat, der zweite Sonntag ist der 10. Genau, das könnte die letzte Sendung vor der Tail Emission dann sein. Nee, vorletzte. Ja. Also im Mai wird es definitiv noch keine Tail Emission. 8. Juni. Ah, okay. Dann habe ich das vorhin falsch verstanden. Alright, dann sehen wir uns am 10.04. wieder. Und bis dahin alles Gute. Alles Gute euch. Schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.